im WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Heute haben wir ein festes Thema in der Sendung und das Thema heißt Im Angesicht des Todes. Und ich möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, die knapp dem Tode entronnen sind, vielleicht beim Unfall oder bei einer schweren Erkrankung. Dann mit Menschen, die gerade mit dem Tod ringen, die sehr schwer erkrankt sind, und gerne mit Leuten, die täglich mit dem Tod zu tun haben, zum Beispiel mit Sterbebegleitern, mit Krankenschwestern, Krankenpflegern oder Bestattern. Und vielleicht hat der ein oder andere von euch auch ein Nahtoderlebnis gehabt und mag darüber sprechen. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch unter 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht ist die Andrea und Andrea ist 34 Jahre. Guten Morgen, Andrea. Hallo, Domian. Freue mich, dass du da bist. Ja, danke. Ich mich auch. Im Angesicht des Todes heißt das Thema. Warum hast du zu dem Thema angerufen? Weil du wolltest mit Sterbebegleitern sprechen und das bin ich. Also ich arbeite in einem ambulanten palliativen Team und wir betreuen Schwerstkranke und Sterbende daheim. Genau, vielleicht erklärst du es noch ein bisschen ausführlicher. Ambulantes palliatives Team heißt, ihr seid angebunden an eine Klinik? Nein, wir sind ungebunden, wir sind ganz frei. Wir arbeiten zwar mit mehreren Kliniken eng verbunden miteinander, aber wir sind an keine Klinik gebunden. Was macht ihr anders oder vielleicht besser als das, was der Hausarzt bei Hausbesuchen machen kann? Ja, der Hausarzt kann erstmal nicht so oft zu Hausbesuchen kommen und wir können halt die Symptomkontrolle, die schweren Erkrankungen ja oft hervorrufen, die schweren Symptome engmaschiger und anders kontrollieren als ein Hausarzt. Wie oft besucht ihr einen Schwerkranken, einen Todkranken? Mindestens einmal in der Woche. Das kommt mal darauf an, wie stabil jemand ist. Wenn es aber jemandem sehr schlecht geht oder dass ein bestimmtes Hauptsymptom sich nicht gut einstellen lässt, dann halt auch öfters in der Woche, von mir aus auch jeden Tag und an manchen Tagen auch mehrfach. Du sagst wir. Wie viele Leute fahren dann zu einem Kranken? Entweder man fährt alleine hin oder man ist zu zweit und wir haben ein Team von 12 Leuten mit Ärzten und Pflegenden. Ah, also ein Arzt ist nicht immer dabei beim Besuch? Nicht bei jedem Besuch, aber immer beim Arztbesuch und immer, wenn es schwierig ist, also wenn es demjenigen nicht gut geht. Das sind Menschen, die wirklich in der finalen Phase ihres Lebens stehen, die ihr betreut. Ja. Das sind Menschen, wo, da kann man sagen, die werden nie wieder gesund und die warten quasi auf den Tod. Genau, das ist immer eine unheilbare Erkrankung. In den allermeisten Fällen sind es Krebserkrankungen. Und die Erkrankungen sind immer sehr lebenszeitbegrenzend. Sonst könnte man uns auch gar nicht mit ins Boot holen. So in der Regel, im Durchschnitt gesehen, wie lange leben die Patienten, die du betreust? Im Durchschnitt wenige Wochen. Also es ist sehr selten, dass wir jemanden über viele Monate betreuen. Manchmal werden wir auch sehr spät hinzugerufen, dann sind es auch manchmal nur 2-3 Tage. Man kennt die Menschen selbst kaum, versucht halt in kurzer Zeit alles Mögliche aufzustellen, auch um die Familie zu stabilisieren, das häusliche Umfeld. Warum gehen diese Menschen, die so schwerst krank sind und quasi im Sterben liegen, nicht entweder auf eine Palliativstation oder ins Hospiz? Ja, weil es viel mehr Leute mit schwersten Erkrankungen gibt, als es Hospiz- und Pflegeplätze gibt. Das ist halt so, die Pflegeheime sind oft mit Erkrankten auch mit der Versorgung überfordert, wenn sie halt viele Apparate zum Beispiel auch haben. Und wir arbeiten auch eng mit unseren Hospizen in der Umgebung zusammen, aber die Wartelisten sind wahnsinnig lang. Ich dachte in erster Linie, das wären Patienten, die gezielt sich nicht für das Hospiz entschieden haben, sondern die zu Hause sterben wollen. Das auch, das haben wir auch. Patienten, die sagen, nein, ich will zu Hause bleiben, aber es ist halt nicht immer machbar. Es kommt halt immer darauf an, schafft die Familie auch das drumherum. Natürlich. Ja. Du hast gerade gesagt, Symptombehandlung. Was hast du damit, was meinst du damit? Ja, Schmerzen im Vordergrund, Übelkeit, sowas. Angst, Luftnot. Ja. Viele Leute haben, und gerade die Angst vorm Ersticken ist ja die allergrößte. Mhm. Und das versuchen wir natürlich den Patienten zu nehmen, dass sie eben keine Angst haben, ersticken muss niemand und so. Ja. Behandelt ihr auch äußere Wunden, also wenn jemand offene Stellen hat, das muss behandelt, verbunden werden, so etwas, macht ihr das auch? Nein, dann versuchen wir nur ein ambulantes Pflegeteam mit in die Versorgung zu bringen. Das ist auch eine unserer Hauptaufgaben, eben das häusliche Umfeld so zu stabilisieren, dass halt ein Pflegedienst mit reinkommt oder Hospizhelfer, Seelsorger, sowas versuchen alles hier zu koordinieren. Das heißt, wir versuchen auch, ja. Das heißt, eure Aufgabe besteht in erster Linie darin, den Patienten bezüglich der Medikamentierung optimal zu begleiten. Ja. Ah ja. Kommt es oft vor, dass in deinem du bist Krankenpflegerin oder Krankenschwester? Genau, gelernte Altenpflegerin. Ja. Und man macht wahrscheinlich deine Zusatzausbildung zum Palliativmedizin, genau. Wie oft kommt es vor, dass in deiner Anwesenheit jemand stirbt? Ja, das ist schwierig zu sagen. Das kommt schon oft vor. Also man fährt auch oft das habe ich schon oft erlebt, man fährt zu einem Regelbesuch, guckt halt, ob alles in Ordnung ist, wie es demjenigen geht und dann merkt man, oh, okay, jetzt, ich glaube, derjenige liegt gerade akut, also jetzt in den letzten Minuten. Also ich bin nicht immer, wir sind natürlich nicht immer dabei, wenn jemand verstirbt, aber es kommt schon vor oder dass Angehörige halt anrufen, weil wir sind ja 24 Stunden rund um die Uhr erreichbar, dass Angehörige anrufen und sagen, ja, ich weiß, als Beispiel, mein Mann geht sehr schlecht, der atmet so komisch und dann fahren wir natürlich hin und dann wissen wir, warum er so seltsam atmet, weil er dann im Sterben liegt und dann bleibt man natürlich, egal wie lange es dauert. Ihr bleibt dabei. Ja. Du hast du sicher auch in deiner vorherigen beruflichen Tätigkeit sicher auch sehr oft erlebt. Wie gehst du damit um, so oft mit dem Tod konfrontiert zu werden und dann sogar bei dem Sterben dabei zu sein? Ja, also in der Altenpflege war es nochmal was ganz anderes, ein bisschen, weil da waren die Leute halt eben alt. Die wussten, die haben auch viel anders über den Tod gesprochen und da war es irgendwie anders in Ordnung. Hier erlebe ich jetzt natürlich auch jüngere Leute und das ist schon manchmal. Also ich will nicht sagen, dass es schwer ist, aber es regt einen doch schon nochmal zum Nachdenken über sich selber an. Man denkt schon nochmal ganz anders über das Leben nach. Wie denkst du anders über dich und dein Leben durch diese Eindrücke? Dieser Job erdet mich so sehr. Ich bin so dankbar für die kleinen Dinge. Ich brauche viel weniger, was ich früher dachte, was man im Leben so alles erreicht haben muss oder geschafft haben muss. Und jetzt bin ich einfach nur froh, wenn es mir gut geht, wenn ich gesund bin, wenn ich Spaß im Leben habe. Und ich versuche halt in meiner Freizeit das auszugleichen. Wenn ich merke, ich hatte einen schweren Tag, weil mir ein Tod sehr nah gegangen ist, dann habe ich einen sehr guten Freundeskreis, mit dem ich mich darüber unterhalten kann oder auch mit den Kollegen. Das ist auch das Gute bei uns im Team, dass man auch sagen kann, heute geht's, das ging mir so nah, ich fahre jetzt nicht nochmal zu einem anderen Hausbesuch, einfach weil man Zeit für sich braucht. Aber dennoch kann ich gut damit umgehen. Dennoch stelle ich es mir sehr schwer vor, wenn du beim Sterbeprozess dabei warst, der zog sich vielleicht bis in die Abendstunden und dann hast du Feierabend und dann fährst du irgendwann nach Hause. Ja. Wie ist das dann? Lebst du alleine oder in einer Partnerschaft? Ja, ich lebe alleine. Du lebst allein, okay, das ist dann vielleicht noch gravierender. Wie ist das dann, alleine nach Hause zu kommen und man hat gerade sowas Existenzielles mitgemacht? Ja, das nimmt man auf jeden Fall mit nach Hause, da denkt man dann schon noch lange drüber nach. Hast du mehr Angst oder weniger Angst vor dem Sterben, seitdem du diese Arbeit machst? Vor dem Sterben an sich habe ich eigentlich weniger Angst. Vor dem Tod auch nicht. Also ich habe meine Theorie oder meine Fantasie vom Sterben ist halt diejenige, dass danach alles vorbei ist. Und das ist meine einzigste Angst, dass es danach tatsächlich weitergeht. Also ich bin ich glaube nicht an ein Leben nach dem Tod, aber das ist eine ganz persönliche Einstellung. Aber das ist ja ganz interessant. Du gehst davon aus erstmal, dass danach Schluss ist, Stecker raus. Ich hoffe es. Und du hoffst es sogar. Ja. Die meisten Menschen. Ja. Die, ist ja genau andersrum. Die haben weniger Angst vor dem Tod, weil sie hoffen, dass es noch irgendwie weitergeht. Ja, aber das wäre für mich die Horrorvorstellung, weil das muss doch fürchterlich sein, wenn es danach, wie lange soll ich denn danach noch weitermachen? Wie lange soll ich da dann noch sehen, was dann, manche Stellen denken, ja, man kann dann auf seine Angehörigen, die noch am Leben sind, so zu, runtergucken, aber das, für mich ist das eine schreckliche Vorstellung, also. Aber vielleicht denkst du das zu menschlich mit den menschlichen Kategorien. Das kann gut sein, ja. Sollte es weil so etwas geben, glaube. Wir alle wissen es nicht, wird sicher der Faktor Zeit keine Rolle spielen. Es wird dort nicht die Zeit geben, so wie wir die Zeit kennen. Insofern können wir das gar nicht denken, was da los ist. Ja, das kann gut sein. Wie kommt das, dass du so eine Einstellung hast, dass du denkst, danach ist alles vorbei? Ja, weil der Körper endet. Ich habe nie irgendwie festgestellt, also auch davon, ob jetzt eine Seele geht oder nicht. Ich unterstütze diese Gedanken, wenn Angehörige sie haben. Also auch wenn sie sagen, jetzt ist derjenige verstorben, wir müssen das Fenster öffnen, damit die Seele gehen kann. Ich unterstütze das auf jeden Fall. Mhm. Aber ich glaube, ich kann mir das nicht vorstellen. Das ist einfach so eine Vorstellung für mich selber, die schrecklich ist. Weil was schrecklich ist, auch übertrieben. Vielleicht ist es ja auch alles ganz schön. Und das ist ja nun wirklich das letzte große Geheimnis, glaube ich, dass wir irgendwann mal erleben, wenn wir sterben. Wie gehst du damit um, wenn ein Sterbender, den du betreust, bei dem du sitzt, wenn der beten will? Ja, also ich könnte das Gebet nicht sprechen, aber wenn er möchte, dass ich mit ihm bete, dann würde ich das tun. Wie kam es eigentlich, dass du dich zu diesem und für diesen Job entschieden hast? Ja, das ist auch, klingt jetzt vielleicht blöd, aber das ist so, das hat mir noch nie was ausgemacht. Das war, also Altenpflege war immer ganz klar, ich möchte alte Leute betreuen, das war schon immer so mein Ding. Und dann war das immer so faszinierend, der Tod, also nicht faszinierend im positiven Sinne, sondern es war immer so, was passiert da? Wieso ist das auf einmal so? Was muss passieren, dass man auf einmal aufhört mit Atmen? Und dann fängt man an, sich damit zu beschäftigen. Und ich hatte da nie eine Angst oder eine Scheu davor, auch nicht vor Toten oder sie zu waschen und sie zu kleiden. Das war für mich immer in Ordnung. Und dann wollte ich natürlich immer mehr wissen und irgendwann kam ich darauf, aha, okay, man kann halt auch palliativ arbeiten. Und ja, und nach fast 20 Jahren Altenpflege habe ich dann auch gewusst, das ist mein Ding. Ich habe das auch immer im Pflegeheim schon gemacht. Eben die Sterbebegleitung gemacht, nächtelang am Bett gesessen, also Sitzwachen und so weiter. Und es liegt mir einfach. Wenn du in Urlaub warst, du warst vier Wochen oder drei Wochen irgendwo in einer ganz anderen Welt, am Strand und Sonne, Spaß und Party, freust du dich dann wieder in deinen Beruf zu gehen? Ja, total. Ja. Keine Angst vor... Ich habe jetzt zum Beispiel Urlaub und nächste Woche freue ich mich. Was macht die Freude aus? Das ist, weil wir in einem ganz tollen Team arbeiten, das muss ich wirklich sagen, haben noch nie in so einem super Arbeitsplatz gehabt wie dort, also in so einem super Team, wo man so aufgefangen wird und so. Und auch der Patientenkontakt, der fehlt mir halt auch. Auch wenn ich nächste Woche zurückkomme, sicherlich nicht mehr viele von den Alten, die vor meinem Urlaub da waren, eben noch da sind. Das muss man sich dann ja auch immer vor Augen halten, dass eben bis dahin viele gestorben sind. Ja. Begleitest du auch? Im Gegensatz zum Pflegeheim, man hat keine so große Bindung, ne? Ja, ja. Hast du auch schon Kinder begleitet? Nein. Nein. Werdet ihr nicht zu Kindern gerufen? Nein, wir sind ab 18 für Erwachsene. Ah, das ist für Kinder sind es dann nochmal wieder ganz andere spezielle Teams. Die anders geschult sind auch, ja. Lieber Andrea, danke, dass du angerufen hast und uns von deinem wichtigen Beruf erzählt hast. Ich wünsche dir und deinen Kolleginnen alles Gute, viel Kraft und toi toi toi für die gute Arbeit. Vielen, vielen Dank und ich wünsche dir auch alles Gute. Dankeschön, auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Tschüss. Im Angesicht des Todes, unser Thema heute. Und ich bin jetzt verbunden mit dem Burkhard. Und Burkhard ist 59. Guten Morgen, Burkhard. Hallo, Burkhard. Burkhard hat den Fernseher... Hallo, grüß dich. Lieber Burkhard, Fernseher, bitte Radio, den Ton ganz wegmachen. Ja, mach ich weg. So. Weswegen hast du zu dem Thema angerufen? Ich denke mal, also... Ich bin ja nun selber betroffen. Ich habe vor über 10 Jahren habe ich die Nachricht bekommen, dass ich in einem Jahr sterben werde, wegen Krebs. Mhm. Und wie gesagt, ich lebe immer noch. Und dann beschäftigt man sich sehr, sehr, sehr intensiv mit Themen wie Tod. Ja. Und wie soll es weitergehen mit der Sorge, die man um die Familie hat. Ich habe 4 Kinder, ich war selbstständig, ich habe eine Firma gehabt. Erzähl doch mal von damals. Du warst schwer krebskrank und die haben dir gesagt, die Ärzte, sie haben ungefähr noch ein Jahr zu leben. Ja, genau so war es. Das haben die wirklich so klar gesagt? Ja, ganz, ganz klipp und klar. Ganz klipp und klar. Die haben gesagt, also wir können nichts mehr für sie tun. Sie haben jetzt ungefähr, wenn es hochkommt, noch ein Jahr, regeln sie ihre Sachen. Was für ein Krebs war das? Das ist ein neuroendokriner Tumor. Das ist ein sehr, sehr seltener Krebs, was den Nachteil hat, dass natürlich die Pharmaindustrie das auch Forschung in diesem Bereich nicht unterstützt, weil man damit auch nicht viel verdienen kann mit den wenigen Kranken. Ja, wo ist dieser Krebs? Und wo ist dieser, ich hatte gefragt, wo ist dieser Krebs? Wo macht War also normalerweise ist es so, dieser typische Vorgang, und bei mir war er wirklich typisch, er entsteht im Darm und streut dann in Leber und in die Knochen. Ja. Also er trifft in allen möglichen Organen, kommt er dann zum Vorschein. So, das ist aber heißt, der gleiche Krebs, es ist also kein, was weiß ich jetzt, kein Leberkrebs oder sowas, sondern es sind die neuroendokrinen Tumoren, die Metastasen, die dann dort auftreten. Und so war es eben bei mir auch. So, was ist dann nach diesem Jahr passiert, dass du geheilt warst oder dass es dir besser ging? Nein, ich bin nicht geheilt. Ich habe immer noch Krebs. Ich habe immer noch Krebs. Aber wie gesagt, es war eine Uniklinik, die mich nach Hause geschickt hat. Also jetzt nicht irgendein kleines Krankenhaus, sondern wirklich, sage ich mal, ein Team von Ärzten, die, wo man sich eigentlich gut aufgehoben fühlt. Und natürlich, wie gesagt, 4 Kinder, eine Firma. Noch eine Frage zu der Erkrankung. Sind die Tumore dann von alleine? Nein. Ich bin operiert worden. Ich habe also eine Lebertransplantation bekommen. In einer anderen Klinik dann? Nein, in der gleichen Klinik. Das war das Erste. Und dann hat man mir gesagt, ich wäre geheilt nach dieser Lebertransplantation. Und nach einem Jahr bei einer Kontrolluntersuchung hat man dann auf einmal gesagt, der ganze Körper ist total verkrebst. Das muss wohl ganz schnell gegangen sein. Mhm. Und ich habe also in den Lymphknoten, in den Knochen, hätte ich Krebs. Und dann kam eben die Nachricht, okay, ein Jahr ungefähr noch Zeit. Und meine Frage ist, stimmte das, was die gesagt haben? War das so gestreut? Ja, das war so. Ja. Und hat sich das dann wieder alleine zurückentwickelt? Nein, das hat sich nicht alleine. Ich habe mich dann ich war also erstmal natürlich eine Zeit lang ziemlich am Boden zerstört, das kann man sich vorstellen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, es muss doch irgendwie noch ein Weg weitergehen. Ja. Und ich bin also eigentlich ein sehr positiv denkender Mensch. Und dann bin ich ans Internet gegangen und habe dann eruiert auf diesen Krebs. Mhm. Und dann habe ich einen Professor gefunden in Deutschland, der genau in diesen Krebs forscht. Aha. Und ich habe mich dann mit dem in Verbindung gesetzt. Und er hat gesagt, okay, ich kann dir nichts versprechen, aber komm. Ich bin in die Klinik gefahren, die ist in Thüringischen, diese Klinik, und habe mich dort in Therapie begeben. Es ist eine sehr harte Therapie. Was ist das für eine Therapie? Das ist eine nuklearmedizinische Therapie, das heißt, der Körper wird also bestrahlt. Nein, radioaktiv verseucht. Du kriegst also eine Injektion. Ach so. Das muss man sich vorstellen, wie so ein der Körper, also die Krebszellen werden magnetisiert, und das ist ein Stoff, den kriegst du eingespritzt. Der ist hochradioaktiv, und die docken sich an diese Krebszellen ran und bekämpfen diese Krebszellen. Mhm. Und das war damals auch noch gar nicht so ganz ausgereift. Also warst du so, er hat experimentiert mit dir? Nein, um Gottes Willen, er hat nicht experimentiert, aber es war damals noch in der Phase, wo die Zulassung noch nicht bestand, aber halt, wo das in Arbeit war. Die Zulassung war beantragt für die Krankenkassen. Aber sie war noch nicht, gegeben. So, und das hat dir geholfen? Ja, natürlich. Ich bin heute noch hier. Es geht mir gut. Ich habe den Krebs noch, gerade bei Knochen. Diese Therapie hilft hervorragend. Es kommen doch Patienten aus Amerika, es kommen aus allen Herren Ländern, Patienten in diese Klinik mit diesem Krebs, um sich dort therapieren zu lassen. Wie oft musst du diese Therapie machen? Oder ich habe sie jetzt 4-mal bekommen inzwischen. Ja. Innerhalb dieser 10 Jahre. Ja. Und ich muss einmal im Jahr zur Kontrolluntersuchung, und dann werde ich also ungefähr ein Jahr, also es dauert immer eine Woche, die Kontrolluntersuchungen. Ich werde durch alle möglichen diagnostischen Maschinen geschoben. Wie geht es einem nach dieser Therapie? Also das ist ganz unterschiedlich. Also ich habe noch nie was gemerkt, das war so schlimm, weil manche müssen sich übergeben, manchen geht es wirklich richtig, richtig schlecht danach. Aber für dich war es dann nicht schlimm? ich habe noch nie irgendwas gemerkt. Mhm. Und das war so, tragisch, das war, also mir kam das so seltsam vor, dass ich dann also auch mal zum Arzt dann bei der ersten Therapie hingegangen bin und habe gesagt, sag mal, habt ihr mir irgendwas Verkehrtes gespritzt oder so? Ja, sei froh, sei froh. Ja, natürlich, ich bin da auch froh. Aber das bedeutet, Burkhard, dass du damals diesen Schock erlebt hast, dein Todesurteil quasi gesagt zu bekommen und jetzt das Leben geschenkt wieder hast. Genau. Vielleicht wäre das sogar zugetroffen, wenn du nicht an diesen Professor gekommen wärst. Ja, also, vielleicht wärst du dann auch gestorben. Das denke ich mal. Ich denke mal, und das ist das, was ich auch gerne sagen möchte, weil so, es geht hier nicht um eine Blinddarmerkrankung. Mhm. Es geht wirklich um schlimme Erkrankungen, die jeden von uns ganz schnell befallen können. Ich hatte eine Firma gehabt mit mehreren Filialen, die habe ich aufgebaut. Und dann bin ich zum Arzt gegangen wegen einer Routineuntersuchung. Und dann hat er gesagt, du bist Krebs. Und ab diesem Moment sieht alles ganz anders aus. Hattest du dann damals? Dann ändert sich alles im Leben. Als die Prioritäten ändern sich komplett. Ja. Das kann jeden von uns absolut passieren. Absolut. Als man dir das gesagt hat, ein Jahr noch, was hast du da empfunden? Das war schlimm. Da ist erstmal für mich alles zusammengebrochen. Ich habe 4 kleine Kinder gehabt, ja, und ich habe ein Haus gehabt, ich habe eine Familie, ich habe eine Firma gehabt, die immer noch im Aufbau gewesen ist. Das heißt, selbst das Finanzielle war jetzt nicht so hundertprozentig gut geregelt. Mhm. Ja, es war eine Katastrophe für mich. Eine Panik? Jetzt so? Ja, Panik weiß ich nicht, aber es ist alles zusammengestürzt irgendwie. Ja, als ob man in einem Haus lebt, weißt du, du hast deine ganze, ich habe alles so geil geplant gehabt. Ich habe eine Finanzierung, ich habe eine Rente gehabt, die habe ich angelegt, ich habe privat einbezahlt. Mhm. Ich habe alles geplant gehabt. Und auf einmal von einem Tag zum anderen bricht diese gesamte Lebensplanung komplett zusammen. Mhm. Und das ist ein Moment, und das wirklich vom einen Moment zum anderen. Und das ist ein Moment, das ist ein Schock. Das glaube ich, das ist unbenommen. Wie denkst du heute über den Tod? Ich habe mich natürlich, klar, gerade in der Phase, wo man mir gesagt hat, dass du bald sterben wirst, habe ich mich auch wirklich intensiv damit beschäftigt. Und ich sehe heute den Tod eigentlich an als ein Teil des Lebens. Mhm. Ich habe für mich das persönlich... Du hast keine Angst davor. Nein, ich habe jetzt 10 geschenkte Jahre gehabt, so sehe ich das. Mhm. Für mich persönlich jetzt. Ich kann es jetzt nur für mich persönlich sehen. Ich habe 10 geschenkte Jahre gehabt. Selbst wenn ich jetzt zur nächsten Kontrolluntersuchung gehe und der sagt, okay, das war's, weil der Krebs hat gewonnen, dann lehne ich mich zurück und sage, okay. Ach so, ich habe meine Enkel kennengelernt. So ist die Einstellung, dass du jetzt... Das heißt ja, dass du die Angst vor dem Tod überwunden hast. Ja, ich habe da keine Angst vor. Wenn du sagst, der Tod ist ein Teil des Lebens. Ist ein Teil des Lebens, das sagt man immer so. Hört sich auch ganz gut an. Erklär das mal, wie meinst du das? Ja, ich denke mal, wir haben für bestimmte Phasen des Lebens. Wir haben die Geburt, wir haben die Kindheit. Ich habe heute noch viele gute Erinnerungen an meine Kindheit. Ich habe eine wunderschöne Kindheit gehabt, ja. Und ich habe noch viele tolle Erinnerungen an meine Eltern, an meine Kindheit. Und so geht's immer weiter. Dann baust du irgendwas auf, eine Familie baust du auf. Mhm. Gut, aber dann ist der Tod ja nicht Teil des Lebens, sondern der Tod ist das Ende des Lebens, ist nicht Teil des Lebens. Doch, natürlich ist es ein Teil des Lebens, das gehört mit dazu. Es ist, das, all das muss auch irgendwann mal ein Ende sein. Mhm. Wenn man, gut, jetzt könnte man es auch glaubensmäßig sagen, aber mit dem Glauben, ich sage immer, Glauben heißt nicht wissen. Es kann sein, dass es dann irgendwie weitergeht. Mhm. Es kann aber auch sein, dass dann einfach der Schalter von on auf off gelegt wird. Das heißt, du bist für dich auch nicht sicher? Nee, ich bin mir da gar nicht sicher, absolut nicht. Es spielt für mich aber auch keine Rolle, weil der Tod ist unumgänglich. Mhm. Ja, er wird jeden von uns treffen. Und aber das hat natürlich, dieses extreme Erlebnis hat das so in dir geformt, diese Einstellung. Ja, ich habe da aber keine Angst davor. Er wird mal kommen und dann ist es eben so. Mhm. Und dann ist es gut und das ist auch gut dann so, denke ich einfach. Lieber Burkhard, vielen Dank für deinen Anruf und ich freue mich sehr, dass du diese 10 Jahre geschenkt bekommen hast und mögen es noch viele 10 Jahre werden. Dankeschön. Alles Gute von Herzen. Ne? Tschüss, ciao. Okay, tschüss. Tschüss. 0800 220 5050 Alice oder Alice ist hier, 44, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Liebe Alice oder Alice. Nein, Alice. Alice. Ganz normal Alice. Alice, bitte. Sehr gut. Ja. Liebe Alice, im Angesicht des Todes, warum hast du angerufen? Ich habe angerufen, weil angesichts des Todes habe ich seit 10 Jahren volle Breitseite erlebt. Inwiefern? Am 5. Dezember dieses Jahres ist der 10. Todestag im Prinzip meiner Tochter. Mhm. Das heißt, ich hatte eine Totgeburt. Mhm. In welchem Monat warst du? 36. Woche. Mhm. Ich habe einen großen Sohn, Mann mit 20, der war damals 10. Mhm. Wir haben dann uns entschlossen, mein Mann und ich nochmal ein Kind zu bekommen. Eine Tochter, war alles toll, Schwangerschaft toll. Ja, bam. Und irgendwann ist er gestorben, in meinem Bauch. Das hab ich weiß, dass nee, das habe ich jetzt nicht verstanden. Bist du noch da? Ja. Also vor 10 Jahren ist dein ungeborenes Kind gestorben. In meinem Bauch. Genau. Wieso hast du gerade gesagt, dass du 10 Jahre diese Konfrontation hast mit dem Tod? Da fängt die ganze Scheiße sozusagen an. Durch die Totgeburt? Die Totgeburt, es war eine ganz, ganz haarige Situation. Ich bin im Tod auch selber von der Schippe nochmal gesprungen, weil ich Blutungen, die musste mit Kaiserschnitt geholt werden. Mhm. Aber ich habe meine Tochter die ganze Nacht im Arm gehabt. Das heißt, ich konnte begreifen. Begreifen heißt auch anfassen. Mhm. Dass meine Tochter tot war. Mhm. Die haben mir das damals im Krankenhaus gelassen. Das ist sehr gut, dass sie das so gemacht haben. Super. Also sehr, ja. Ich kann nur sagen, wirklich super. Also in diesem Krankenhaus bin ich betreut worden, von vorne bis hinten. Mhm. Also ein sehr einschneidendes und sehr schlimmes und sehr trauriges Erlebnis. Was ist dann aber in den 10 Jahren bis heute passiert? Ich habe dann 3 Jahre Psychotherapie gemacht. Ich wurde dann wieder schwanger, weil ich wollte dann natürlich noch Kinder haben. Mhm. Oder wir beide. Das war dann 2008. Mhm. Im Juni oder im Mai 2008 war ich mit meinem kleinen Sohn schwanger. Natürlich die Ängste, alles da gewesen. Ja klar, wenn man das einmal erlebt hat, dann hat man Angst, dass es sich wiederholt. Oh, ja. Aber ich wusste, diesmal geht's gut vom Gefühl her. Mhm. Komischerweise. Mhm. Dann starb mein Vater aber ganz plötzlich. Aber der Kleine ist gesund zur Welt gekommen. Ja, und in der Zeit, da war ich in der 25. Woche schwanger. Mhm. Mein Vater war schwer krank. Das hat mir niemand gesagt, wie ich in der Kur war. Aber ich war dabei, als er starb auf der Intensivstation. Also zum zweiten Mal eine heftige Konfrontation mit dem Tod und mit Sterben. Ja. Deswegen hat auch mein zweites Kind oder beziehungsweise zweiter Sohn auch den zweiten Vornamen hat er von meinem Vater. Mhm. So, und dann ging's eigentlich alles ganz gut weiter bis Herbst 2013. Was ist da passiert? Ich habe also im Oktober 2010 haben wir noch eine Tochter bekommen. Mhm. Da musste ich auch immer, also es war für mich immer so Windel auf zu sehen, das ist wirklich ein Mädchen. Mhm. Aber das ist ja wiederum auch ein freudiges Ereignis, genauso wie die Geburt des Sohnes. Also sind diese 10 Jahre ja nicht nur vollkommen verschattet, sondern sind ja auch schöne Sachen passiert. Ja, schöne Sachen. Ich habe diesmal wirklich eine lebende Tochter. Das hat mich schon mal ein bisschen rumgerissen, weil jetzt wirklich eine Tochter, ich manchmal kann ich das bis heute nicht begreifen, die wird jetzt 6. So, und dann war ich stabil. So, und dann sagst du, dass 2013 was Schlimmes passiert ist. Was ist das? Im November, Dezember fing mein Mann an, Bankkaufmann, rhetorisch sehr fit, Sprachstörung zu bekommen. Mhm. Ja, wir haben eine Nachbarin, die ist Neurologin. Die hat gesagt, geh mal zu meinem Kollegen. Und dann ging das alles ratzfatz. Der ist ins Krankenhaus, sollte operiert werden. Operiert werden, warum? Gehirntumor. Ach so, das hast du nicht gesagt. Also eine schlimme Diagnose. Wie alt war dein Mann da? 48. Ist er dann operiert worden? Der ist dann operiert worden, war dann bis Januar 2014, also das war so nach Weihnachten, Silvester rum. Und Mitte, Ende Januar sind wir dann in die Klinik gefahren. Der Gehirntumor saß am Sprach- und Bewegungszentrum. Mhm. Also Sprachzentrum sitzt links über dem Ohr. Ich erahne, dass das hochkompliziert war und äußerst belastend für ihn natürlich und für die ganze Familie. Wahnsinnig. Jetzt muss ich direkt fragen, hat er das überlebt? Nein, eben nicht. Er hat es nicht überlebt. Wie lange hat er nach dieser Diagnose noch gelebt? Wir haben Ende Januar 2014 die Diagnose bekommen. Sie haben ein Glioblastom. Mhm. Das ist eins der schlimmsten Gehirntumore, die man bekommen kann. Mhm, ich weiß. Horrend wachsend. Wie lange hat er noch gelebt nach der Diagnose? Eigentlich 14 Monate. Mhm. Jetzt verstehe ich, was du anfänglich gesagt hast, Alice. Jetzt verstehe ich das. Das waren Alice. Das heißt, da waren so viele Schicksalsschläge, dass du wirklich vom Angesicht des Todes sprechen kannst. Ja. Was hat das alles jetzt in dir hinterlassen? Was hat das mit dir gemacht? Horror pur. Ich kann es manchmal gar nicht beschreiben. Also ich habe ja nach dem Tod meiner Tochter habe ich Depressionen bekommen, die ich ganz gut in den Griff hatte, bis dann die Diagnose von meinem Mann kam. Mhm. Ich habe mich auch um meinen Mann gekümmert. Wie geht es dir denn heute? Beschissen. Das heißt, die Depressionen sind immer noch da? Ja, und dazu kam halt noch das Alkoholproblem. Ah. Das heißt, du bist Alkoholikerin? Noch dazu. Ja? Nach dem Tod deines Mannes? Also das war auch schon während der Zeit, ich sag mal, während mein Mann krank war. Weil ich musste alles alleine stemmen, hier mit drei Kindern zu Hause. Ich habe keine Hilfe bekommen. Jetzt muss ich mal fragen, drei Kinder? Ich hatte jetzt von zwei. Mein Großer ist mittlerweile 20. Ach so, okay. Mhm. Aber auch unser Sohn. Ja. Ja, also. Das heißt, du bist jetzt auch noch verantwortlich für die, zumindest für zwei Kinder, wenn der Große vielleicht aus dem Haus ist? Ja, das Ganze strickte sich ziemlich zu. Ich muss dazu sagen, dass mein Mann, der wurde operiert, hat Bestrahlung bekommen, hatte auch epileptische Anfälle. Mhm. Und seine Krankheit, ja, da fehlt ja im Gehirn jeder Millimeter. Mhm. Ja? Alice, ich möchte gerne mal auf heute kommen. Du sagst, du bist sehr depressionserkrankt und du bist Alkoholikerin. Du erziehst im Moment noch zwei Kinder. Ist das richtig? Nein, mache ich nicht mehr. Du bist alleine. Deswegen wollte ich darauf hinaus. Bist du jetzt alleine? Mein großer Sohn wohnt noch hier. Mhm. Wo sind die anderen beiden Kinder? In der Pflege von mir. Ja. Was tust du gegen deine Erkrankungen? Ja, darauf wollte ich ja gerade hinaus. Also ich habe kurz bevor mein Mann starb, das Jugendamt angeschaltet, Familienhilfe beantragt. Mein Kleiner ist in Therapie seitdem, was ganz wichtig war, weil das ein ganz sensibler Kerl ist. Mhm. Ich glaube, dass du verantwortungsbewusst mit deinen Kindern umgehst. Meine Frage war jetzt, was du für dich tust gegen deine Erkrankung. Ja, ich war dann Februar, war ich 9 Wochen, ja, muss sagen, in der Psychiatrie. weil mein Alkoholproblem ist nicht das Alkoholproblem, sondern meine Depression. Du trinkst im Moment wie viel pro Tag? Boah, nicht jeden Tag. Du hast heute auch schon getrunken? Ja, ein bisschen was getrunken. Ja. Warst du mal in einer Entgiftung? Ja, genau. Ich war letztes Jahr in einer Entgiftung 3 Wochen. Mhm. Und bin jetzt im Februar diesen Jahres 9 Wochen Entgiftung, Depressionsbehandlung gewesen. Mhm. Bin danach 13 Wochen in der Reha gegangen. Mhm. In der Zeit waren die Kinder in einer Pflegefamilie. Okay, ich schlage mal vor, das ist jetzt zu detailliert. Ich habe das Gefühl, Alice, dass du dringend noch Hilfe benötigst. Sehr dringend. Das weiß ich. Das weiß ich. Aber ich wollte eins erzählen. Wir können jetzt nicht mehr so... Angesichts des Todes. Mhm. Ich habe meinen Mann bis zum Schluss begleitet. Mhm. Der war ein halbes Jahr im Hospiz. Mhm. Um dieses Thema geht's ja. Mhm. Das war eine Entscheidung, die wir zusammen getroffen haben, weil wo soll man mal einen Mann mit 49 Jahren damals dann hinbringen? Das heißt, er war im Hospiz und du hast ihn sehr oft besucht und warst bei ihm bis zum Schluss. Jeden Tag und warst bei ihm bis zum Schluss. Jeden Tag. Ja. Teilweise zweimal. Das ist ganz toll und ich glaube, das ist ein guter Liebesdienst an deinem Mann noch mal in seiner schweren Erkrankung. Aber ich möchte es bitte erzählen, weil mir das ganz wichtig ist, das Hospiz, was ganz Besonderes ist. Mhm. Das ist nicht, dass die Leute da hingehen. Liebe Alice, da haben wir schon ganz oft hier drüber gesprochen und ich bin auch ein großer Werber für die Hospizbewegung, für die Palliativmedizin. Ich glaube, das ist schon gut hier rübergekommen. Jetzt möchte ich gerne, dass wir dieses Gespräch hier beenden, weil wir ein bisschen aus der Zeit laufen. Und mein Psychologe, der Jürgen, ruft dich nochmal an. Einverstanden? Ja. Sehr gerne. Liebe Alice, ich wünsche dir alles Gute von Herzen und hoffentlich toi toi toi, dass es dir bald besser geht. Du legst bitte auf und wir melden uns gleich. Okay. Tschüss, danke. Ciao. Tschüss. So, 1.37 Uhr haben wir und hier ist Valentin und Valentin ist 31. Guten Morgen, Valentin. Einen wunderschönen guten Morgen, Domian. Hallo, Valentin. Grüß dich. Was hat dich bewogen, zu dem Thema anzurufen? Mich hat bewogen, dich anzurufen, weil ich Bestatter bin. Du bist Bestatter? Ah. Ich bin Bestatter und hatte das gehört gestern, als ich deine Sätze verfolgt habe, dass du auch gerne sonst mit einem Bestatter mal reden würdest. Und da habe ich mir gedacht, das passt ganz gut und ich versuch's mal. Sehr gut. Wie lange bist du schon Bestatter? Ich mache den Beruf jetzt seit 11 Jahren und selbstständig seit 3,5 Jahren. Was hat dich bewogen, in diesen Beruf zu gehen? Das ist ja eher ein Beruf, wo die meisten Leute dann doch eher auf Abstand sind. Was hat dich bewogen? Bewogen hat mich eigentlich der Suizid meines Onkels damals. Er hatte eine schwere Alkoholkrankheit und hat sich dann das Leben genommen. Mhm. Das war eigentlich für die ganze Familie ein ziemlich großer Schlag. Und als früher Teenager habe ich im Sommerurlaub am Gardasee mal eine Wasserleiche gefunden, einen Paraglider, der ertrunken ist. Mhm. Und das waren so zwei Eindrücke, mit denen ich schon sehr lange zu kämpfen hatte und große Probleme hatte und habe dann in einer Ausbildung zum Sozialhelfer 2 Praktika gemacht in einer Hospiz, um mich einfach mit dem Thema Tod mal ein bisschen auseinanderzusetzen und es ist für mich zu verarbeiten. Okay, dass man den Weg dann zum Beispiel in ein Hospiz sucht, das kann ich gut nachvollziehen. Dass man vielleicht sich mit Sterben beschäftigen will, dass man denen noch helfen will und all das, was dazu gehört. Aber dann quasi auf die andere Seite zu wechseln, dahin, wo die Menschen dann schon tot sind, was ist die Motivation? Die Hauptmotivation ist eigentlich für mich, eine stützende Hand für die Angehörigen zu sein. Ah. Mhm. Das heißt, das gibt mir unglaublich viel, einfach da auch mit einer Professionalität an die Angehörigen ranzutreten. Ich kann denen natürlich nicht die Ereignisse ungeschehen machen oder die Verstorbenen wieder zurückholen. Das kann ich natürlich nicht. aber ich kann ihnen zumindest eine helfende Hand bieten über diesen Prozess bis zur Beerdigung, bis zur oder Abschiednahme, an deren Seite zu sein, denen so viel wie möglich an Aufgaben abzunehmen, was ich für die abwickeln kann. Stelle ich mir zum Beispiel auch sehr schwierig und seelisch sehr belastend vor, weil ihr als Bestatter habt ja quasi so den Erstkontakt mit den Hinterbliebenen. Auf euch prallt dann ja unter Umständen die geballte Trauer und Verzweiflung eines Hinterbliebenen. Wie gehst du damit um? Ja, ich habe eigentlich, also ich nehme die Fälle nicht mit nach Hause, psychisch. Ich kann das eigentlich gar nicht richtig erklären, wie man das für sich selber verarbeitet. Die Trauer kann ich denen nicht abnehmen, wie gesagt. Gehst du da mit einer Intuition ran oder gibt es da auch eine Ausbildung, wie ihr mit Hinterbliebenen umgehen sollt? Also ich habe ganz normal die Ausbildung zur Bestattungsfachkraft gemacht. Die geht 3 Jahre. Wickelt natürlich auch so den psychologischen Teil ein bisschen ab. Ne? Also ein bisschen, ich würde mich jetzt. Ne? Also man braucht natürlich viel Empathie. Wie gehst du jetzt in der Situation auf die Angehörigen ein? Die einen sind sehr gefasst und aufgeklärt, sind dann auch sehr locker oder spaßig auch bei einem Trauergespräch, weil es einfach auch über den Prozess des Sterbens so eine Zeit vergangen ist, dass die das schon in dieser Phase zum Teil für sich vereinbaren konnten. Mhm. So eine Trauer, die schwappt ja auch dann zum Teil erst Wochen später ein, dass sie das realisieren, die Angehörigen. Aber wenn jemand zu sehr trauert, mit zu viel Empathie kannst du doch sicherlich auch nicht immer reingehen, weil das würde dich ja im Laufe der Zeit völlig auffressen, seelisch. Ja, nee, man muss einen gesunden Mittelweg finden und gucken, wie erreicht man jetzt die unterschiedlichen Trauerphasen am besten, um dann mit den Angehörigen da auch arbeiten zu können. Und wenn du jetzt so deine 10 Jahre zurück Revue passieren lässt, was war der schwierigste und schlimmste Trauerbesuch, den du machen musstest? Da war ich 21 und das war eine Situation, da kamen Eltern zu uns ins Bestattungshaus, wo sich der Sohn suizidiert hat nach dem Studium und ist aus dem Fenster gesprungen. Und das war eigentlich so diese Arbeit mit der Mutter und mit dem Vater, die die Situation schon sehr schwer gemacht haben. Also da war ich ja auch ganz am Anfang meiner beruflichen Laufbahn zum Bestatter. Das Gespräch musste ich damals zum Glück nicht führen. Ich war dabei. Ich habe die Aufbahrung gemacht und die Aufbahrung, also wenn ich an diesen Moment zurückdenke, das war schon hart. Was war da besonders hart an der Aufbahrung? Ja, eigentlich die Trauer der Angehörigen, also von der Freundin damals, von dem Verstorbenen und der Mutter und dem Vater, als sie dann den toten Jungen im Sarg gesehen haben. Das sind schon Momente, da kannst du auch als Bestatter nichts machen. Ne? Also ich würde es zum Beispiel sehr empfehlen, ich jetzt als Bestatter, das sieht aber auch jeder anders. Ich bin zum Beispiel ein sehr großer Befürworter für offene Aufbahrungen, weil ich finde, dieser Prozess des nochmal Sehen, nochmal Verarbeiten, okay, das ist er und das ist jetzt diese endgültige Geschichte. Bin ich ganz auf deiner Seite, finde ich auch, sage ich auch immer, dass man das eigentlich wieder öfter bei uns machen sollte. Früher war das ja zumindest im ländlichen Raum ja gang und gäbe. Der Tod wird realer, indem man auch den Verstorbenen sieht, wenn man hingehen kann, vielleicht ihn sogar nochmal berührt und einfach ihn sieht. Und einfach nochmal eine Zeit einfach auch nochmal da am Sarg verbringt. Genau, ganz genau. Und einfach da für sich ist, nochmal weint oder vielleicht noch was erzählt und einfach nochmal sich dafür die Zeit nimmt. Aber ich wäre auch der Letzte, der jemanden überreden würde, geh nochmal an den Sarg. Das muss jeder für sich selber unbedingt vereinbaren. Unbedingt. Ne? Und ich finde, das ist auch eine ganz wichtige Arbeit von Bestattern, das so einschätzen zu können, je nach Krankheitsverlauf verändert sich ein Körper ja auch nochmal. Das ist ein gutes Stichwort. Das heißt, ihr habt es ja nun ständig mit Leichen, mit toten Körpern zu tun. Ihr richtet die Leichen her, ihr zieht die an, ihr schminkt die und so weiter. Genau. Wie ist das für dich, jeden Tag quasi Leichen anzufassen und mit Leichen zu arbeiten? Ja, das ist halt seit 11 Jahren mein Alltag, ne? Und vergisst man darüber, dass das Leichen sind? Nee, dann wäre es eigentlich schlimm, wenn man es vergisst. Mhm. Also das ist ja schon eine sehr wertvolle Arbeit. Und ich sag mal so, jeder Verstorbene, den ich herrichte für eine Trauerfeier, für eine Verabschiedung, habe ich immer im Kopf, ich will es machen, wie wenn es jemand aus meinem Familienkreis ist. Das ist eine gute Einstellung, ja. Ne, also jetzt auch die Aufbahrung oder selbst wenn nicht mehr geguckt wird und uns wird die Kleidung mitgegeben, die wir noch ankleiden sollen, dann finde ich das ganz wichtig, einfach da auch nochmal diesen letzten Wunsch, sei es von Angehörigen oder von Verstorbenen, einfach nochmal gerecht zu werden. Und denkt man oder denkst du auch über diesen Menschen nach, was der für ein Leben hatte, wie der vielleicht gestorben ist, welches Leid und welches Glück er erfahren hat? Ja, also man kriegt da auch relativ viel mit durch die Trauergespräche, wie jemand gelebt hat. Ja, doch, eigentlich schon gerade so im Team, dass man da zusammen jetzt mal bespricht, ja. Jetzt kommt ja dann auch, also ich sag mal, so Pflegegeschichten, ne? Da sieht man ja einfach dann auch ganz häufig, sind jetzt Verstorbene, die vielleicht länger nicht mehr sich selbst gepflegt haben oder gepflegt wurden. Gibt es Momente, ihr seid Profis, aber dennoch, gibt es auch Momente, wo du dich für eine Leiche ekelst? Ekeln würde ich jetzt so nicht sagen, sondern es ist für mich Normalität. Wir fahren halt auch Verstorbene. Also ich sage immer Verstorbene, das hört sich immer für mich angenehmer an, eine Leiche. Wir fahren Verstorbene halt auch für die Polizei. Und da findet man oder sieht man schon zum Teil Verstorbene. Ja, wo es einfach dann auch eine Überwindung irgendwo ist. Ne? Also für mich ist es normal, sind es gewohnt, aber so jetzt auch bei uns im Team, dass man da schon auch dran arbeiten muss. Ich war einmal Gast oder zur Besichtigung in einem rechtsmedizinischen Institut. Ja. Und ich war nicht lange da, vielleicht eine Stunde. Und ich habe, ich will es jetzt nicht übertreiben, aber bestimmt 10 Stunden danach noch den Geruch in der Nase gehabt. Nun ist das bei euch nicht so krass, aber manchmal vielleicht auch schon. Wie gehst du mit den Gerüchen? Doch, bei euch auch. Also, ja, also ich sag jetzt mal, bei stark verwesten Madenleichen, das sind ja jetzt, also wahrscheinlich die Verstorbenen meinst du, ne, wo der Geruch einfach dann auch lange in der Nase bleibt. Doch, das hat man schon. Also ich muss danach dann auch einmal duschen oder mein Hemd wechseln, mein Anzug wechseln, weil ich dann auch das Gefühl habe, dass der Geruch überall drin hängt. Hast du gerade gesagt, Madenleichen? Also Leichen, in denen schon Maden sind? Oder hast du das so gesagt? Ja, genau. Ja. Also jetzt Leichen, die einfach dann auch über einen längeren Zeitraum, ich sag mal, in einer beheizten Wohnung liegen oder jetzt im letzten Sommer oder generell im Sommer Fenster offen und dann über einen längeren Zeitpunkt nicht gefunden werden. Und die müsst ihr natürlich dann auch betreuen, ihr müsst sie holen, ihr müsst sie einsagen und euch darum kümmern. Genau, also das ist dann aber die Arbeit, also ich sag mal, die Aufträge von der Polizei. Wir werden alarmiert zur Bergung eines Verstorbenen. Könnte ich mir vorstellen, dass ihr da schon, dass man sich nicht darum reißt, da hinzufahren, oder? Nee, also es wird gemacht, weil es ist unser Job und nicht Job, Beruf und Berufung. Für mich ist es einfach schon eine sehr wichtige Berufung. Da musst du schon hinterstehen, ne? Und auch auf das ganze andere Lust haben. Es muss dich interessieren. Valentin, mal was ganz anderes. Du bist ein junger Kerl von 31. Wenn du eine Frau kennenlernst und du sagst, ich bin Bestatter, wie reagieren die? Ich bin seit 4 Jahren in einer Beziehung. Das ist hier ganz normal. Meine Freundin, die hört sich das dann auch ganz gerne mal an, wie mein Tag war. Aber schreckte damals nicht zurück, als du es gesagt hast. Nee. Als ich sie damals kennengelernt habe, war ich quasi in den Anfangszügen meiner Selbstständigkeit. Und die hat den ganzen Prozess dann auch mitbekommen. Mhm. Und nee, also manche Sachen will sie nicht hören, das respektiere ich dann auch. Ich könnte mir vorstellen, dass bei einigen Frauen oder Männern oder wie auch immer dann so ein Film abläuft. Jetzt hat er den ganzen Tag mit Leichen hantiert und jetzt streichelt der mich und fasst mich an. Nee. So ist es nicht. Ich glaube so nicht, aber das Interesse ist schon sehr groß, wenn man Außenstehenden erzählt, man ist Bestatter. Ich glaube, so dieser Gruselfaktor ist heute gar nicht mehr so wie früher. Wenn man. Aber weiß ich nicht. Also ich kriege hier im Freundeskreis mit, auch wenn man einen Leichenwagen sieht, ob da jetzt vielleicht jemand drin oder ist da keiner drin, was ist da für eine Leiche drin? Also ich glaube, da ist das Interesse, einfach diese Spannung, die ist schon hoch. Merke ich ja auch selber. Ja, das glaube ich auch. Wenn wir mit dem Leichenwagen fahren, also es gibt häufig die Situation, wo, ich sag mal jetzt, Gläubige dann auch auf die Knie gehen und einmal beten, das hatten wir schon etliche Male. Ja, ja. Es gibt Leute, die, wenn die unseren Wagen sehen, die drehen sich ruckartig um gar nicht hinzugucken. Also es gibt wirklich alle möglichen Situationen. Also umso netter, dass du angerufen hast und ein bisschen hinter die Kulissen uns hast blicken lassen, hinter deinen Beruf. Valentin, vielen, vielen Dank und alles Gute wünsche ich dir. Danken. Dir auch und dir alles Gute nach deinem Sendeende. Dankeschön, sehr nett von dir, Valentin. Alles Gute. Domian. Dankeschön, tschüss, ciao. Und es geht weiter mit Gabi und Gabi ist 54. Guten Morgen, Gabi. Ja, hallo Domian. Liebe Gabi, guten Morgen. Ja, im Angesicht des Todes. Ja, genau. Deswegen rufst du an. Das Thema hat mich angesprungen, als ich es vorhin sah. Ich bin seit fast 20 Jahren engagiert gegen die Todesstrafe in Texas, habe Briefkontakte gehabt zu auch bestimmt 10 Häftlingen im Laufe der Zeit und habe 3 dieser Häftlinge bis in die Hinrichtungskammer begleitet, also wirklich bis ganz zum Schluss. Was heißt begleitet? Hab deren Hinrichtung als Zeugin gesehen. Das heißt, du warst vor Ort in den Staaten? Richtig. Und saßt in einem Nebenraum? Genau. Wie geht das? Beschreib das mal. Wie sehen die Räumlichkeiten aus? Ist da eine Scheibe zwischen oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, da ist eine Scheibe dazwischen. Der Hinrichtungsraum in Texas ist ein sehr kleiner Raum. Da passt im Grunde gerade so diese Hinrichtungsliege rein. Mhm. Vor einem ist eine Plexiglasscheibe. Wenn die nicht wäre, könnte man im Grunde hingreifen. So nah vor einem passiert das. Wie viele Leute schauen denn oder können da zuschauen in diesem Zuschauerraum? Der Zuschauerraum ist mit einer Zwischenwand geteilt. Mhm. Und zwar für die eine Hälfte des Raums ist für die Angehörigen der Opfer, die andere für die Angehörigen des Täters. Und da können jeweils bis zu 5 Leute teilnehmen, plus dann noch Vertreter der Medien und irgendwelche Offiziellen, die dann noch in zweiter, dritter Reihe dann hinterher. Und diese die Trennwand ist wahrscheinlich sehr sehr stark, damit die nicht in Kontakt kommen, die Opfer und die Angehörigen. Ganz genau. Mhm. Man wird da also auch völlig abgeschirmt von der anderen Partei. Also da sind überhaupt keine Kontakte, Berührungen möglich. Kann der Sterbende, der zum Tode verurteilte, kann der durch die Scheibe euch auch sehen? Ja, das ja. So, dann liegt der in diesem Raum auf einer Liege. Eine Stahlliege wahrscheinlich, so etwas. Beschreib mal, wie das dann abläuft. Also in dem Moment, wo wir als Zeugen in den Raum hineingekommen sind, da war schon alles vorbereitet. Also der ist auf der Liege festgeschnallt. Als ihr kamt. Er war schon da, er lag da schon. Ja, ja, genau. Mhm. Er ist auf der Liege schon festgeschnallt. Mhm. Die Injektionsnadeln sind bereits in den Armen drin. Es geht dann im Grunde gleich los damit, dass er dann seine letzten Worte sagt und dann die Maschinerie in Gang gesetzt wird. Diese letzten Worte kann man dann in eurem Raum auch hören? Ja, richtig. Über seinem Kopf hängt ein Mikrofon und über dieses Mikrofon wird das in die Räume übertragen. Das heißt also, er kann nicht hören, wenn wir irgendwas sagen würden. Er kann uns nur sehen, aber wir können hören, was er sagt über du das Mikrofon. Du warst bei 3 Hinrichtungen dabei, sagst du? Ja. Was haben die Männer gesagt? Es waren Männer? Ja, es waren Männer. Was haben die Männer als letzte Worte gesagt? Also im ersten Fall bei Cliff Borges dessen Hinrichtung ich gesehen habe. Er hat zunächst mal gesagt, dass ihm das sehr leid tut, was er getan hat, hat also irgendwo um Verzeihung gebeten gegenüber den Angehörigen der Opfer. Also er hat sich als schuldig bekannt. Ja, ja. Er war schuldig und hat das auch zugegeben. Was hat er gemacht? Er hatte bei zwei Raubüberfällen jeweils einen Mann getötet, den einen sehr brutal, und deswegen hat er halt auch das Todesurteil erhalten. Mhm. Allerdings lag die Tat schon 12 Jahre zurück. Also der Cliff Borges, den ich kennengelernt habe, und zwar ein halbes Jahr vor seinem Tod, bin ich fest von überzeugt, nicht mehr derselbe, wie der die Verbrechen begangen hat. Ich komme nochmal zurück auf diese letzten Worte. Also den einen hast du jetzt geschildert und der zweite und dritte? Ja, dass die vor allen Dingen halt auch sich dann bedankt haben bei den Freunden halt. Das war eigentlich bei den allen ähnlich. Und auch im letzten Fall von Willie Trotty, das war vor 2 Jahren, der hat jeden Einzelnen in der Kabine, wo die Opferangehörigen waren, namentlich genannt, angesprochen, zu jedem gesagt, I love you, hat gesagt, dass er das bedauert, was passiert ist. Also alle drei haben sich als schuldig dargestellt? Der zweite hatte gesagt, er sei es nicht gewesen, er sei unschuldig, was ich nicht nachprüfen kann. Ja, so, jetzt erzählst du uns bitte noch weiter. Dann wird diese Injektion gegeben, dieses Gift wird eingespritzt. Ja. Und dann? Ja, im Grunde, wenn in dem Moment, wo das Gift dann in den Körper hineingelangt, geht eigentlich das relativ schnell. Es gibt ein hörbares Geräusch, wenn die Luft aus den Lungen entweicht. Und dann vielleicht noch 2, 3 Atemzüge und dann ist völliger Stillstand. Und dann wartet man aber sehr lange. Also im dritten Fall, seitdem die das Gift, die Substanz geändert haben, warten die noch länger. Also wir haben, ich glaube, 20 Minuten da gestanden und auf einen völlig leblosen Körper gestarrt. Und das ist eine Ewigkeit. Das kam mir viel länger vor als nur 20 Minuten. Und dann kommt ein Arzt und stellt den Tod fest? Und dann kommt ein Arzt und stellt den Tod fest, genau. Das ist ja nun eine grausame Prozedur, ein grausamer Akt. Ja. Da müssen wir gar nicht drüber reden. Aber warum tust du dir das an und guckst dir das an? Ich habe... Und das dreimal schon? Ja, ich habe mir das natürlich schon im Vorfeld auch gut überlegt. Das ist keine Frage. Und ich glaube auch, dass es jeder, der einen Briefkontakt zu einem Häftling hat und zu dieser Frage kommt, mache ich das oder mache ich das nicht, muss das für sich selber finden. Für mich war es einfach so, dass ich das Empfinden hatte, wenn ich gar nichts tun kann, dann ist es für mich irgendwo noch schlimmer. Wenn ich irgendwo in einem Hotelzimmer sitze oder ich würde zu Hause in Deutschland sitzen und ständig auf den Computer klicken, bis die Nachricht erscheint, es ist passiert. Das ist für mich alles noch viel schlimmer irgendwo gewesen als die Vorstellung, ich kann wenigstens für ihn dann ihm signalisieren, hier ist jemand für deine Seite eben auch bei dir dabei. Das ist die Frage, hast du es für dich getan oder hast du es für den Sträfling getan? Ich denke beides. Ja. Ich denke beides. Alle drei wussten, dass du da warst? Ja. Und haben dich auch noch gesehen? Ja. Ja, das kann natürlich schon unterstützend sein, wenn ihr eine Beziehung aufgebaut habt, per Brief, dass dann jemand quasi bei ihm ist beim Sterben und dass es ihm das Ganze erleichtert. Ja. Was denkst du über das alles? Du bist jetzt so nah dran gewesen und bist so nah dran. Das ist doch barbarisch, oder? Es ist barbarisch, ja. Also das war auch nach einer Hinrichtung so das Wort, was mir so durch den Kopf ging und was nicht nur den Kopf war, sondern was mir wirklich vom Kopf bis zu den Fußzehen eigentlich so gefühlsmäßig durch den ganzen Körper ging, dass es barbarisch ist. Natürlich weiß ich, dass ein Häftling, der schuldig ist, auch was ganz Furchtbares getan hat. Ich will das in keiner Weise verharmlosen. Aber die Welt wird kein Deut besser durch so eine Hinrichtung. Und im Gegenteil, die Angehörigen der Opfer, im dritten Fall, wie jetzt vor 2 Jahren, war der Sohn des Täters bei uns mit in dem Raum. Der war aber gleichzeitig auch Sohn des Opfers, denn das Opfer war seine Mutter. Und das, was ich ganz furchtbar fand, war einfach war gar nicht so sehr die Hinrichtung von Willie Trotti, der war mit sich völlig im Reinen. Gabi, sag's ganz schnell, die Sendung ist gleich vorbei. Also um ihn musste ich mir keine Sorgen machen, aber die Angehörigen, das war für mich das, was so ganz furchtbar war. Gabi, vielen Dank für deinen Anruf und alles Gute wünsche ich dir. Danke. In der Technik heute Nacht, Volker Thake, morgen sind wir wieder da. Bis dahin, tschüss.